Ja, Stalingrad, das verbindet sich im europäischen Bewusstsein heute mit der Wende des Zweiten Weltkrieges. Das ist zwar militärgeschichtlich so wahrscheinlich gar nicht haltbar, aber geistesgeschichtlich ist das ganz unzweifelhaft die bedeutendste Schlacht im europäischen Bewusstsein des Zweiten Weltkrieges. Noch war ja der Waffenlärm an der Wolga nicht verstummt, da wiesen bereits die ersten Stimmen dieser Schlacht die entscheidende Rolle im Zweiten Weltkrieg zu. Und die Nachricht vom Sieg der Roten Armee breitete sich über die Welt wie ein Lauffeuer aus. Dass die UdSSR planmäßig und sehr frühzeitig auch schon an einem Mythos Stalingrad arbeitete, lässt sich wahrscheinlich daraus ablesen, dass schon sehr frühzeitig Bilder von deutschen Kriegsgefangenen in die Presse und die Wochenschauen der Staaten der Anti-Hitler-Koalition kamen. Erstaunlich schnell für jene Zeit gab es diese Fotos, und sie kamen eben dann bis, das war dieses Foto, sie kamen dann bis nach Amerika und in der Zeitschrift Life vom 22. Februar, also gerade mal 3 Wochen nach der deutschen Niederlage vor Stalingrad erschien dieses Foto. Und hier fand es der kundige Leser Berthold Bricht und schnitt es aus und hat es dann später verwendet für seine Kriegsfibel. Heute ist dieses Foto quasi die Ikone der deutschen Kriegsgefangenschaft. Also ich habe mal mich in der Staatsbibliothek umgeschaut, habe mir die Bücher über Kriegsgefangenschaft, die das thematisieren, angeschaut. Also fast in jedem zweiten Buch ist da dieses Bild verfremdet als Cover oder auf der ersten Seite. Also dieses Bild ist geradezu zu einer Bildikone im 20. Jahrhundert geworden. War es bei Brecht noch die symbolträchtige, aber doch reale historische Schlacht, die ihn inspirierte, löste sich später die Erzählung von der Stalingrader Schlacht rasch vom wirklichen Geschehen. Planmäßig begann man auf ganz verschiedenen Seiten der Front, noch während des Krieges, aber eben auch danach, am künftigen Mythos Stalingrad zu stricken. Die Wirksamkeit und Publizität eines jeden Mythos, und das ist schon seit alters her der Fall, verstärkt sich seit eben schon den antiken Heldensagen, wenn man seine Elemente und Ausformungen mit Versatzstücken der Wirklichkeit belegen kann. Im Falle Stalingrads waren dies von Anfang an Feldpostbriefe, die sowohl Quelle von Erkenntnis und Inspiration als auch Illustration weltanschaulicher Positionen waren. So waren also die Ersten, die Briefe aus Stalingrad lasen, nicht unbedingt ihre eigentlichen Empfänger. Denn die Feldpostzensur der Wehrmacht interessierte sich dafür, der Sicherheitsdienst der SS und natürlich auch die Rote Armee, der auch viele Feldpostsendungen in die Hände fielen. Noch während der Kämpfe um Stalingrad gab Propagandaminister Goebbels persönlich die Herausgabe einer Broschüre mit dem Titel Heldenlied Stalingrad in Auftrag. Diese sollte die durchaus widersprüchliche Interpretation der Schlacht in der NS-Propaganda krönen, und angesichts der unausweichlichen Niederlage sollte dem Tod zahlloser Wehrmachtsangehöriger ein letzter Sinn gegeben werden. Stalingrad wurde also von Goebbels zum Untergangsmythos gewendet. Das war ja nicht immer so gewesen. Stalingrad galt in der Propaganda bis zum Spätsommer 1942 als Beweis der deutschen Überlegenheit und als künftiger deutscher Sieg wurde es bereits frühzeitig in der NS-Presse gefeiert. Hitler sagte in einer Rede schon Anfang November, die Stadt sei quasi in deutscher Hand. Es gäbe nur noch ein paar kleine Örtchen da, die man besetzen müsste und das würde er eben langsam machen, weil er kein zweites Verdun haben wollte. Doch Stalingrad war für die Deutschen ein zweites Verdun. Das ist nämlich interessant, dass der Sicherheitsdienst der SS aus abgefangenen Feldpostbriefen von der Ostfront genau diesen Eindruck herausfilterte. Also die deutsche Bevölkerung sah in Stalingrad relativ frühzeitig schon ein zweites Verdun. Da dann Ende November, als die 6. Armee in Stalingrad eingekesselt worden war, sich die Schlacht natürlich nicht mehr in einen Sieg ummünzen ließ, verschwand sie aus der NS-Propaganda fast vollständig. Über Stalingrad wurde über Wochen nicht mehr berichtet. Und als dann die Niederlage greifbar wurde, als sie unabweisbar war, kehrte die Schlacht zurück und dann eben als zum Untergangsmythos gewendet. Am 31. Januar 1943 war die Schlacht zu Ende und später titelte der völkische Beobachter: Sie starben, damit Deutschland lebe. Und der völkische Beobachter verschwieg dabei geflissentlich, dass noch 100.000 deutsche Soldaten, ungefähr 100.000 deutsche Soldaten damals in sowjetische Kriegsgefangenschaft gingen. Unter ihnen sogar ein Generalfeldmarschall Friedrich Paulus. Denn für die wirksame Inszenierung eines Untergangsmythos hatten alle Beteiligten tot zu sein. Und so wurde eben die gesamte 6. Armee für tot erklärt. Als dann einige Zeit später Überlebende erste Rote Kreuzkarten nach Deutschland schicken konnten an ihre Familien, wurden diese von der Gestapo beschlagnahmt und vernichtet. Allerdings muss man dazu sagen, hatte das Gestaponetz Lücken. Der Sowjetunion gelang ihr wohl größter Propaganda-Coup im Zweiten Weltkrieg, denn über die Türkei wurden Feldpostkarten oder Gefangenenpostkarten von Angehörigen der 6. Armee, die in Deutschland für tot erklärt worden waren, in Deutschland zugestellt. Ungefähr 600 Karten kamen durch das Netz an ihre Empfänger und die prominenteste Karte kam von Generaloberst Heitz an seine Frau. Diese Nachricht breitete sich in Deutschland wie ein Lauffeuer aus. Und wenn man bedenkt, in jener Zeit, wo es weder Internet noch Fernsehen oder andere elektronische Medien gab, nur den gleichgeschalteten Rundfunk, ist es ganz erstaunlich, wie durch Postsendungen doch bestimmte Meldungen in Deutschland eine Massenbasis erreichten. Frau Heitz bekam damals ganz viele Briefe aus Deutschland von anderen Angehörigen der 6. Armee. Man fragte nach, ob sie nicht nachfragen könnte, ob der und der noch lebt und so weiter. Das war wie ein Netz und relativ schnell schritt dann aber die Gestapo ein, unterband den Postverkehr in dieser Beziehung und drohte auch allen, die sich weiter daran beteiligen wollten, mit Fragen an Frau Heitz, mit Konzentrationslager. Goebbels wollte mit seinem Heldenlied Stalingrad die deutsche Bevölkerung noch einmal für den Endsieg begeistern, wo doch eigentlich der Untergang der 6. Armee in Stalingrad schon am Miniatur den Untergang Deutschlands 1945 vorwegnahm. Den Siegesgewissen Leitartikeln des völkischen Beobachters misstraute ja die deutsche Bevölkerung zunehmend. Und so sollte, das war Goebbels Idee, nach seinem Willen sollten authentische Briefe in dem Heldenlied, in der Broschüre Heldenlied Stalingrad, sollten authentische Briefe für den Siegeswillen der deutschen Soldaten auch unter extremen Bedingungen an der Ostfront zeugen. In einem Exposé zu dieser Broschüre heißt es, die Zeilen dieses Buches sollen Mittler zwischen der Wirklichkeit des Rings um Stalingrad und der Vorstellungswelt aller in der Heimat sein. Goebbels beauftragte einen PK-Mann, Leutnant Heinz Schröter, mit der Auswahl von Feldpostbriefen, die aus abgefangenen Feldpostsendungen stammten. Also man hatte auch schon in jener Zeit einfach Feldpostsendungen beschlagnahmt. Und daraus sollte Schröter eine Sammlung zusammenstellen, die dann als Durchhaltebroschüre gedruckt werden sollte. Doch trotz sorgfältigster Auswahl, natürlich kann man sich gut vorstellen, dass Leutnant Schröter sehr bemüht war, seinem Chef Goebbels hier entgegenzukommen, doch trotzdem die authentischen Texte sperrten sich gegen diese Funktionalisierung. Man fand nicht ausreichend Material, was die Goebbelsche Sicht auf den Krieg dort unterstützen würde. Und so fand dann der Propagandaminister schließlich selbst das Material völlig ungeeignet. Die Broschüre, also alle Vorarbeiten und auch die Briefe verschwanden im Deutschen Heeresarchiv. Und dort verbrannten sie 1945 in Potsdam. Interessant dabei ist, dass doch einige maschinenschriftliche Kopien den Brand überlebt haben. Wo genau, das lässt sich heute nicht mehr feststellen. Auf alle Fälle lagerten sie dann nach 1945 im Militärarchiv der DDR und waren dort aber weitgehend unbeachtet bis in die 80er Jahre. Goebbels also konnte mit den authentischen Briefen, die die Soldaten aus Stalingrad schrieben, nichts anfangen. Seine Broschüre wurde niemals gedruckt. Ein anderer aber konnte zum Jahreswechsel 1942-43 mit authentischen Briefen aus Stalingrad mehr anfangen als der Propagandaminister, und zwar der Schriftsteller Theodor Plivier. Plivier war 1933 in die Sowjetunion emigriert und war dann wegen des deutschen Angriffs auf Moskau evakuiert worden und saß in Ufa. Sehr frühzeitig, und bevor ich zu Plivier jetzt weiter Ausführungen mache, würde ich noch kommen auf Johannes Erbecher. Es war gerade Johannes Erbecher, der sehr frühzeitig erkannte, welche Bedeutung die Feldpost nicht nur für die einzelnen Soldaten hat und für ihre Beziehung zur Heimat, also auch für die Heimat, für die Soldaten als psychologische Brücke, sondern auch als Fundus für einen Blick auf die Gesellschaft unter dem Hakenkreuz. Die deutschen Emigranten in der Sowjetunion waren ja in der Regel schon vor 10 Jahren aus Deutschland geflüchtet und wollten sich nun über diese Briefe eine Anschauung verschaffen über das Leben in Deutschland. Und deswegen plädierte Johannes Erbecher sehr frühzeitig dafür, diese Feldpostbriefe, die man von der Roten Armee zur Verfügung gestellt bekam, auszuwerten und sie für die eigene Analyse der deutschen Gesellschaft nutzbar zu machen. Er formulierte das auch hier in diesem Gedicht. Er gab ja 1943 ein Gedichtsband heraus, der Dank an Stalingrad hieß. Und da gibt es eben ein Gedicht, das heißt Ein Wort von dir, wo er die Bedeutung des Feldpostbriefes geradezu hymnisch hier lobt. Ja, und nun hatte man sich in den deutschen Emigrationskreisen überlegt, dass doch diese einzigartige Quelle Feldpost aus Stalingrad, die Rote Armee hatte Postflugzeuge abgeschossen, auch andere Sendungen hatte sie von Feldpostbriefen gefunden und den deutschen Emigranten zur Verfügung gestellt, dass man daraus doch vielleicht ein großes, ja auch literarisches Epos über die Schlacht schreiben könnte. Nun gab es ja in dem inneren Führungszirkel der deutschen Emigration in Moskau zwei bekannte Schriftsteller, Willy Bredel und auch Erich Weinert. Beide übrigens auch als Frontpropagandisten direkt an der Stalingrader Schlacht beteiligt. Sie lagen also in den sowjetischen Schützengräben vor Stalingrad und machten dort Frontpropaganda. Allerdings haben die beiden dieses Thema nie wirklich bewältigen können. Und Johannes Erbecher brachte dann angeblich säckeweise Feldpostbriefe nach Ufa ins Hotelzimmer von Theodor Plivier, der ja an sich durchaus ein Outsider in der Emigration war und auch nicht mit den Kommunisten dort sehr engen Kontakt hatte. Selbst war er nie KPD-Mitglied gewesen. Aber Becher hielt ihn für talentiert genug, einen großen Roman darüber zu schreiben. Und in der Tat ist es eben auch Plivier gewesen, der den wohl bis heute gültigsten Roman über die Schlacht geschrieben hat. Und, Aus deutscher Sicht, ja, ja, klar. Also ich rede natürlich jetzt auch immer bei Feldpost und so weiter, auch von deutschen Soldatenbriefen. Und dieser Roman basiert eben ganz wichtig auf Feldpostbriefen, die Theodor Plivier ausgewertet hat, aber nicht nur als Hintergrundinformation. Wenn Sie den Roman kennen, werden Sie wissen, dass immer wieder im Roman sozusagen das Erzählen befördert wird durch Informationen aus Feldpostbriefen. Da wird eben gesagt, es gibt hier einen Feldpostbrief an den Soldaten so und so, da steht das drin. Und aus diesen eventuell sogar authentischen Feldpostpassagen entwickelt Plivier eine eigene Geschichte. Also Feldpost spielt in diesem Roman immer wieder eine ganz zentrale Rolle. Der Roman Stalingrad war 1944 fertig. Plivier konnte ihn dann schon in der Sowjetunion in der Zeitschrift von Johannes Erbecher Internationale Literatur veröffentlichen ab 1944. Er hatte vorher bereits, bevor der Roman veröffentlicht worden ist, dort in dieser Zeitschrift Geschichten veröffentlicht, die noch einmal sein poetisches Prinzip sehr deutlich dokumentieren. Diese Geschichten fangen alle mit einem längeren Zitat aus einem Feldpostbrief an und dann entwickelt Plivier aus dem authentischen Dokument heraus eine Geschichte, eine fiktionale Geschichte vom Empfänger oder auch vom Absender dieses Briefes. Nach 1945 hatte der Roman, der dann in Deutschland zuerst im Aufbauverlag in Berlin und parallel im mexikanischen El Libro Libre erschien, großen Erfolg. Es war einer der größten Bucherfolge der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er wurde 1947 auch in den Westzonen nachgedruckt. Also er erschien bei Desch in München und Rowohlt in Hamburg. Doch der Erfolg hielt nur kurze Zeit. Der Kalte Krieg veränderte die politische Landschaft und in der sowjetischen Besatzungszone war Plivier nach seinem Weggang 1948 eine persona non grata. Also Plivier verließ die SBZ, ging in den Westen. Aber dort im Westen fand man seine harte Kritik an der Wehrmacht auch zunehmend suspekt. Er, der sich von den Kommunisten abgewandt hatte, galt im Westen als zu kommunistisch, sodass der Roman nur noch in kleineren Auflagen erschien. Es wurde dann also auch still um Plivier und um diesen Roman, wie gesagt, in der DDR durfte er nicht mehr erscheinen. Bis 1948 hatte übrigens der Aufbauverlag 9 Auflagen publiziert, also ganz, eine ganz singuläre Sache in der unmittelbaren Nachkriegszeit, so viele Auflagen für einen Roman. 1983 kehrte der Roman noch einmal in die Medien zurück. Der Brecht-Schüler Klaus Huberleck, damals dann Chefredakteur, die Chefdramaturg des Norddeutschen Rundfunks, verfilmte Szenen aus dem Roman Stalingrad und diese Verfilmung galt dem Generalinspektor der Bundeswehr als Zusammenfassung kommunistischer Propaganda. Und damit seine Soldaten diese Fernsehsendung nicht sehen konnten, setzte er für jeden Tag eine Alarmübung an, die Soldaten vom Fernsehgucken abhalten sollte. Aber wie das immer so ist, wenn man etwas verbieten will, kommt meistens etwas dazwischen. Vor dem Fernsehspiel im Fernsehen gab es ein Fußballspiel, das ging in die Verlängerung. Und als dann die Verlängerung fertig war, konnte erst das Fernsehspiel gesendet werden, sodass die Soldaten dann zurückgekehrt von der Alarmübung doch noch Teil des Fernsehspiels sehen konnten. Und 1984 schließlich gab es ein besonderes kulturpolitisches Ereignis, auch in der DDR. 1984 durfte der Roman Stalingrad von Theodor Plivier in der DDR wieder erscheinen. Auch deutlich vermerkt als 10. Auflage des Aufbauverlages, nachdem man ihn über Jahrzehnte nicht gedruckt hatte und versehen mit einem äußerst wohlwollenden Nachwort vom Präsidenten des Schriftstellerverbandes Hermann Kant, der übrigens interessanterweise 1956 in einer für jene Zeit sehr mutigen Arbeit, nämlich einer sehr positiven Arbeit über Pliviers Roman Stalingrad, als der persona non grata war, hier in Berlin an der Humboldt-Uni sein Diplom geschrieben hatte. So, 1950 dann kommt ein anderes Buch auf den Büchermarkt, das dem veränderten Zeitgeist sehr viel besser entsprach. Letzte Briefe aus Stalingrad, ein Band, der zuerst in einem kleinen Verlag erschien und dann sehr schnell von Bertelsmann übernommen wurde und mehrere Nachauflagen bekam. Und in diesem Buch, das übrigens anonym herausgegeben worden ist, ist also eine Sammlung von Briefen aus Stalingrad, die allerdings keinen Herausgeber haben, das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Und aber in einem Vorwort, das auch nicht gezeichnet ist, wird Bezug genommen zur Goebbelschen Propagandabroschüre. Es wurde nämlich geschrieben, als die letzte Maschine aus dem Kessel von Nowotscherkassk landete, wurden 7 Postsäcke beschlagnahmt. Nach der statistischen Erfassung gelangten die Briefe mit den übrigen Dokumenten über Stalingrad im Ganzen etwa 10 Zentner Material in die Obhut eines PK-Mannes, der beauftragt worden war, ein dokumentarisches Werk über die große Schlacht an der Wolga zu schreiben. Also ganz offensichtlich ist hier mit dieser Leutnant Heinz Schröter gemeint, der PK-Mann, der ja im Auftrag von Goebbels diese Propagandabroschüre schreiben sollte. Aber wenn man sich die Briefe, die hier veröffentlicht worden sind, etwas näher anschaut, dann muss man feststellen, dass es sich hier keineswegs um die Briefe handeln kann, die für die Propagandabroschüre von Goebbels vorgesehen waren. Zum Ersten waren sie ja verbrannt dass diese Kopien im Militärarchiv der DDR überlebt hatten, wusste natürlich niemand in Westdeutschland in den 50er, 60er Jahren, wahrscheinlich nicht mal in der DDR selbst, da die Archive ja auch erst aufgebaut worden waren. Und so konnte eben der Herausgeber davon ausgehen, dass niemand ihm in die Quere kommen könnte, wenn er behauptet, seine Briefe dort gehen auf die Goebbels-Propagandabroschüre zurück. Die gefälschten Briefe, und jetzt ist es gesagt, es handelt sich um eine Fälschung, denn die Originaltexte waren ja nicht mehr greifbar in jener Zeit, und es ist eine Fälschung, die auch, das stimmt, von genau jenem Leutnant Heinz Schröter verfasst worden ist. Also wenn man heute seine, er ist ja vor 25 Jahren gestorben, aber wenn man heute eben seine Frau noch daraufhin anspricht, gibt sie heute zu, dass das Buch von ihrem Mann ist. Aber er selbst hat es zeitlebens nie zugegeben, und man konnte es eigentlich nur durch Recherchen um dieses Buch herum feststellen. Denn Heinz Schröter hat nämlich auch noch andere Bücher geschrieben, zum Beispiel zum einen das Buch Stalingrad bis zur letzten Patrone, wo wie bestimmte Sentenzen aus den Briefen in diesem Buch vorkommen. Und er war Co-Autor beim Drehbuch zu einem unsäglichen Lanzer-Film Hunde wollt ihr ewig leben, ein Stalingrad-Film. Und im Stalingrad-Film Hunde wollt ihr ewig leben kommt nun eine Szene vor, wie sie im Krieg nicht vorkommt, aber die natürlich im Gedächtnis bleibt, wenn man sozusagen über den Krieg sich erinnert. Und das ist diese Szene, dass in der Endphase der Kesselkämpfe ein deutscher Soldat auf einem Klavier, das zufällig und erstaunlicherweise unbeschädigt auf einer Straße im seit Wochen umkämpften Stalingrad steht, Beethovens Appassionata gespielt haben soll. Und zwar so schön, dass selbst der ungebildete Russe dies würdigt. Diese Geschichte, die im Krieg, wie gesagt, nicht vorkommt, kommt in diesem Film vor, und sie kommt auch in diesem Briefband vor. Also es ist ein Band, der eben von Heinz Schröter herausgegeben worden ist. Er hat diese Briefe wahrscheinlich geschrieben, sicherlich unter Verwendung von Versatzstücken aus anderen Briefen. Und wie es sonst so ist, Fälschungen erreichen ja ihr Publikum in der Regel sehr viel einfacher und schneller als Originaltexte, weil sie natürlich genau auf die Bedürfnisse hingeschrieben worden sind. Die authentischen Briefe aus Stalingrad sind ja nicht geschrieben worden, dass sie mal in Wirtschaftswunder der Bundesrepublik veröffentlicht werden sollten, aber die Briefe von Schröter, die sind genau so, wie sie in der damaligen Zeit gewünscht wurden. Wir haben es also hier immer nur mit Briefeschreibern zu tun, die gebildet sind. Die Sprache ist literarisch, poetisch und stilistisch auf hohem Niveau. Das ist übrigens bei allen Briefen der Fall, sodass sie vom Stil her letztendlich immer wieder gleich sind. Es gibt keinen Brief, wo man sagt, okay, der konnte nicht richtig schreiben, der hat hier orthografische oder grammatische Fehler gemacht, er hat irgendwie banale Texte geschrieben. Es sind alles sehr hochstehende literarische Texte eben. Und das ist das Stilistische, das sind also sehr, wie gesagt, hochstehende Texte. Und das andere ist, dass es sich stets nur um noble Charaktere handelt, die dort diese Briefe schreiben, und es sind alles Opfer des Krieges. Also die Stalingrad-Soldaten werden sozusagen allein als Opfer in diesem Band dargestellt. Und ob die Briefe nun von Resignation oder Gottgläubigkeit, von Auflehnung oder Hilflosigkeit künden, immer ist ihnen eine elegische, tragische oder heroische Note eingeschrieben. Ja, diese Briefe, das gab dann auch schon bei verschiedenen Autoren seit den 60er Jahren Bedenken, ob die Briefe denn wirklich echt gewesen sind. Aber heute kann man wirklich deutlich sagen, es ist eine Fälschung. Und es wurde dann nach den 60er Jahren auch ruhig um diese Herausgabe. Ganz kurz noch eine Anmerkung dazu, das Totgesagte auch länger leben. 2002, als ich für den Deutschlandfunk die Sendestaffel Feldpostbriefe aus Stalingrad dort vorbereitet habe, kriegten wir die Information, es gäbe eine Sinfonie, die heißt auch Feldpostbriefe aus Stalingrad. Nee, sagte dann der Kulturchef vom Deutschlandfunk, nee, die heißt Letzte Briefe aus Stalingrad. Ein französischer Komponist hatte die Gunst der Stunde nutzend, um die gefälschten Briefe, von denen er nicht wusste, dass es gefälschte Briefe sind, denn sie waren sogar ins Französische übersetzt worden in den 50er Jahren, hatte er eine Symphonie geschrieben und wollte natürlich zum 60. Jahrestag der Schlacht um Stalingrad hier eine mediale Aufmerksamkeit erregen und wahrscheinlich auch seine CD dann möglichst gut verkaufen. Senta Berger sollte diese Texte auch lesen auf dieser CD und die Symphonie sollte im Deutschen Bundestag zum Volkstrauertag gespielt werden. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil Herr Thierse sich dann doch im letzten Moment entschieden hat, gegen diese Aufführung Position zu nehmen und es mussten die Texte zumindest ausgetauscht werden und Senta Berger sagte ihre Teilnahme an der Veranstaltung ab, 3 Tage vorher. Die Symphonie wurde gespielt, aber es wurden andere Texte aus anderen Briefsammlungen dort dann verlesen. Ja, was erlebten und was dachten denn nun aber die unmittelbaren Teilnehmer der Schlacht um Stalingrad? Hier sieht man mal diese große Ausbuchtung an der südlichsten Stelle dort ungefähr ist Stalingrad. Und bevor man über die Situation der deutschen Soldaten in Stalingrad spricht, stelle ich eigentlich immer eine rhetorische Frage. Jetzt guckt man sich die Karte an und dann fragt man sich, was hatten eigentlich deutsche Soldaten in Stalingrad zu suchen? Und ich finde, wenn man dann sagt, nichts, dann kann man sich auch über alle weiteren Aspekte dieser Schlacht unterhalten. Aber natürlich hatte ein deutscher Soldat in Stalingrad nichts zu suchen. Es war eine Aggression gewesen. Und die 6. Armee, die aber im Nachkriegsbewusstsein immer eine Opferarmee war, weil sie von den Russen eingekesselt und vernichtet worden ist, war übrigens selbst in den Kriegshandlungen 1941 beispielsweise an der Vernichtung von über 30.000 Juden in Kiew beteiligt. Also das Verbrechen von Babi Yar ist daran war die 6. Armee in dem Sinne beteiligt, dass sie die Sicherstellung und die Logistik für diese Erschießung dort organisierte. Also sie ist eben auch keine saubere Armee gewesen, sondern natürlich in die Kriegsverbrechen verstrickt. Aber natürlich ist es für die deutschen Soldaten dann eine Katastrophe gewesen, in Stalingrad eingekesselt zu werden, unterversorgt zu sein, medizinisch nicht mehr versorgt zu werden. Und dann, also sind ungefähr von den 300.000 Soldaten im Kessel 200.000 gestorben und 100.000 gingen dann noch geschwächt und in der Regel sehr krank in die Kriegsgefangenschaft. Wenn man sich aber in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, also im 20. Jahrhundert, mit Stalingrad beschäftigte, gab es eigentlich wenig Material von der 6. Armee. Weil, wie gesagt, in Deutschland viele Feldpostsendungen abgefangen wurden und dann ins Archiv kamen, wo sie verbrannt sind. Viele Privatleute haben dann eigenes Material verschwiegen oder auch noch vernichtet. Und in sowjetischen Archiven war auch in der Regel nicht zu finden. Erich Kuby reiste 1963 nach Wolgograd und stellte in einer Reportage für den Stern fest, keine Spur mehr von der 6. Armee. Das änderte sich aber dann in den 80er Jahren. Und weil in beiden deutschen Staaten erstaunlicherweise parallel, ohne sozusagen aber Verbindung miteinander, ein verstärktes Interesse an Alltagstexten zu verzeichnen war. Also Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg waren in den 80er Jahren verstärkt Mittelpunkt von Interesse und auch von Forschung. Es gab Publikationen auch in der DDR, also die Briefe des Soldaten Helmut N. beispielsweise, wurden damals herausgegeben. Und mir gelang 1987 ein ja damals eigentlich wirklich sehr spannender Fund. Ich war in Wolgograd und habe dann dort entdeckt, dass in verschiedenen Kisten noch nicht katalogisierte, noch nicht geöffnete, noch niemals beachtete deutsche Briefe lagerten. Dafür hatte sich dort niemand interessiert, weil man einige Texte für die Ausstellung schon da übersetzt hatte, aber natürlich war es in Deutsch, es war teilweise schlecht zu lesen. Es war in Sütterlin geschrieben, es waren die Briefe des Feindes. Man hat sie nicht vernichtet, aber man hat sie unbeachtet in Kisten verpackt. Und als ich, um für meine Dissertation zu recherchieren, dort ankam, da wurde mir gesagt, ja, wir haben da noch Kisten, also wenn Sie wollen, können Sie sich die alle angucken. Wie bitte? Im Museum, ja, in diesem Museum Panorama warte mal. Nee, das habe ich jetzt leider kein Foto dabei. Da ist, war dann sozusagen, waren noch Bestände gewesen. Wie gesagt, in der Ausstellung kann man dort auch welche sehen. Im Archiv waren auch übersetzte Briefe dort zu bestellen, aber das meiste war eben noch gar nicht katalogisiert worden. Das habe ich dann sozusagen erstmalig ausgewertet, auch in meiner Dissertation 1989 dann verwendet. Gut, dass ich da auch schon Texte von Stalingrad-Briefen abgedruckt hatte. Damit war es dokumentiert, denn 1992 wollte Guido Knopp öffentlich behaupten, er hätte diese Briefe erstmalig entdeckt. Und ich konnte noch durch einen Fax an seine Redaktion ihm das unter Androhung von gerichtlichen Auflagen untersagen, dieses in einer Fernsehsendung öffentlich zu machen. Aber auch in anderen Archiven, die sich in den 80er Jahren verstärkt der Öffentlichkeit zuwandten oder auch solche Briefe sammelten oder auch ihre Sammlungen zur Verfügung stellten einer breiteren Öffentlichkeit, fanden sich dann Stalingrad-Texte, beispielsweise in der Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart oder aber eben auch ab 2000 in dem mittlerweile größten deutschen Feldpostarchiv, was wir hier in Berlin im Museum für Kommunikation haben. Es gibt also viele Bestände an Feldpost und auch der Deutschlandfunk hatte im Jahre 2002 diese Sendestaffel organisiert, wo bislang nicht veröffentlichte Briefe von Privatpersonen eingeschickt wurden an den Deutschlandfunk und so dass wir doch heute durchaus über sehr umfangreiche Bestände verfügen und etwas über daraus entnehmen können, wie die Soldaten im Kessel den Krieg damals erlebt haben. Ja, dass das Betreten von Stalingrad mit Lebensgefahr verbunden war, das war natürlich jedem Soldaten damals klar gewesen. Aber das ist natürlich die Frage, ist das auch in den Feldpostbriefen mitgeteilt worden? Was können wir sozusagen aus diesen Feldpostbriefen heute lernen? Welche Reflexionen gab es? Wie haben die Soldaten ihre Situation wahrgenommen? Welche Themen haben sie bewegt? Und man muss dazu sagen, dass generell, aber das trifft nicht nur auf Stalingrad zu, natürlich der Krieg erstaunlicherweise in vielen Feldpostbriefen wirklich ausgeblendet wird. So etwas wie hier bei dem Feldpostbrief von Helmut Gründling, ein junger Abiturient aus Osnabrück, an seine Schwester Lotte, wo nämlich genau dieses Foto, was wir ja vorher gesehen haben, auch hier oben dort aufzeichnet, Betreten von Stalingrad ist verboten und so weiter. Das hat es auch gegeben, aber natürlich durchaus nur in einer begrenzten Anzahl von Feldpostbriefen oder eine begrenzte Anzahl von Briefeschreiber haben dies so ihren Familien mitgeteilt. Anfang November und bis zum Dezember unterscheiden sich die Briefe aus Stalingrad, das ist also schon die Zeit der Einkesselung, nur wenig von denen von anderen östlichen Frontabschnitten. Überwiegend wird über Alltagsprobleme geschrieben und die Klage über den strengen Winter ist ein Stereotyp aller Briefe von der Ostfront. Die Soldaten sind mit Alltagssorgen belastet. Sie bauen Unterkünfte für den Winter und schreiben auch durchaus sehr in romantischer Sprache darüber, wie sie in der zerstörten Stadt nach Sachen suchen, die sie für ihren Bunker gebrauchen können. Es wird auch in vielen Briefen geschrieben, dass die Bunker gemütlich sind. Das ist natürlich wahrscheinlich sehr befremdlich, wenn man das heute liest und wahrscheinlich hat es auch damals die Empfänger in Deutschland befremdet. Ein bedeutend differenzierteres Bild zeichnen dann die Briefe ab Mitte Dezember, denn jetzt ist klar, dass die Einkesselung doch sehr viel länger dauern wird. Am Anfang hat man der NS-Propaganda ganz unkritisch geglaubt. In ganz vielen Briefen findet sich der stereotype Satz, Mahnstein haut uns raus oder sogar Hitler haut uns raus. Also dass eine Armee von über 200.000 Leuten, die meisten Soldaten wissen gar nicht ganz genau, wie groß ihre Armee ist, das ist fast 300.000 Wehrmachtsangehöriger und Verbündete im Kessel gibt, ist den meisten nicht bekannt. Aber sie gehen von mindestens 100.000 aus. Dass eine solch große Armee aufgerieben werden kann, gilt als schlichtweg unmöglich und findet nirgends Eingang in Überlegungen der Soldaten. Also dass sie da sozusagen von der Sowjetunion, von der Sowjetarmee besiegt werden können, gilt als völlig unvorstellbar. Aber zunehmend gibt es natürlich große Versorgungsschwierigkeiten. Sie werden zunehmend schlecht versorgt und es gibt auch kaum noch eine medizinische Versorgung. Interessanterweise aber können wir feststellen, dass es immer noch eine relativ gute Versorgung mit Feldpost gibt. Die Bedeutung der Feldpost ist von der NS-Führung immer sehr, sehr hoch eingeschätzt worden, als psychologische Brücke zur Heimat und auch als Zeichen dafür, dass man nicht abgeschrieben ist. Solange die Soldaten noch Briefe bekommen und noch Briefe abschicken können, fühlen sie sich nicht sozusagen auf verlorenem Posten dort, obwohl sie das eigentlich seit November sind. Sodass sie in ihren Briefen ja auch immer versuchen, einen Kontakt zur Familie zu halten und auch noch mit den Themen, die die Familie in Deutschland bewegen, verbunden sind. Ganz besonders deutlich wird das zu Weihnachten, wo die Soldaten zum einen sehr stark bekümmert sind, weil sie keine Weihnachtsgeschenke schicken könnten. Sie sind es, die 6. Armee lag vorher in Frankreich, natürlich gewohnt, auch aus den besetzten Ländern noch Geschenke nach Deutschland schicken zu können. Jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit, Geldgeschenke nach Deutschland zu schicken. Mit Geld kann man ja nun im Kessel von Stalingrad nichts mehr anfangen, aber die Heeresbürokratie funktioniert bis zum Schluss. Ich habe Soldlisten in Wolgograd im Archiv gefunden, die eben noch von Ende Januar stammen, wo noch Sold ausgezahlt worden ist. Übrigens also dann eben bei Listen, weil die Truppen waren versprengt. Es waren viele vermisst, schon gestorben, die noch auf den Soldlisten waren. Da gibt es also Soldlisten, wo für 30 Leute einer unterschreibt, der das sozusagen stellvertretend in Empfang nimmt. Der Jahreswechsel wird dann dazu benutzt, den Siegfrieden für das Jahr 1943 zu beschwören. Und da merkt man bereits in der Beschwörung dieses, dass man hofft, in 1943 wird es einen Frieden geben, wird der Krieg in Russland vorbei sein. Daran merkt man sozusagen, wie sehr sie sich doch schon am Rande des Untergangs wissen. Sie hoffen bis zum Schluss auf eine Wende des Krieges, aber die Tatsache, dass sie ganz extrem in einer ganz extremen problematischen und katastrophalen Situation sind, das scheint aus den Briefen sehr deutlich heraus. Und so wird also auch immer wieder, werden immer wieder die Bedürfnisse durchaus auf die niedersten Fragen heruntergedrängt. Zum Schluss finden sich teilweise wirklich immer nur noch Beschreibungen über die Verpflegung im Kessel. Denn es ist ja nicht so bei einer Kesselschlacht, dass die Soldaten auch militärisch noch wirklich Aufgaben haben. In einer Kesselschlacht ist es so, dass der Eingekesselte quasi eigentlich nur noch zum Abwarten verdammt ist. Es gibt keine wirklichen Kämpfe. Es gibt Scharmützel, es gibt einzelne Auseinandersetzungen von kleineren militärischen Gruppen, aber große militärische Kämpfe, wie bei großen Schlachten von Moskau oder am Kursker Bogen und so weiter, gibt es ja in Stalingrad nicht. Man harrt einfach aus und die Sowjetarmee ist in der Situation, dass sie auch sagt, tja, die müssen ja kapitulieren. Irgendwann sind ihre Vorräte zu Ende und sie können ja nicht weitermachen. Wir müssen jetzt auch gar nicht angreifen, um die deutschen Truppen dort zu vernichten. Sodass also die Soldaten auch nicht wirklich etwas zu tun haben im Kessel. Und daher wird natürlich die Verpflegung oder die Versorgung mit den Rationen zum alltäglichen Thema auch in der Feldpost. Ich möchte jetzt gerne mal einen kleinen Ausschnitt aus dieser Sendestaffel vorstellen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, dass die Soldaten eben nur noch Hungerrationen bekommen und sich von Pferdefleisch ernähren. Teil 7. Schwindlig vor Kohldampf. Von Hungerrationen und Pferdefleisch. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Freude es für uns alle ist, wenn die Flugzeuge in majestätischer Ruhe täglich ankommen, trotz aller Russenjäger, um uns zu verproviantieren. Es ist doch das einzige Verbindungsstück zwischen der Außenwelt und uns. Der Tierarzt Franz Schmidt am 6. Dezember in einem Brief an seine Angehörigen. Für die seit 2 Wochen eingeschlossenen deutschen Soldaten in Stalingrad sind die Transportflugzeuge Ju-52 zur Luftbrücke in ihre Heimat geworden. Ob Post, Verpflegung oder der Transport von Kranken und Verletzten. Trotzdem, die Versorgungslage wird von Tag zu Tag kritischer. Im Sommer hatten wir zu essen genug und Durst in der Salzstätte, dass der höchste Genuss für uns ein Glas Wasser gewesen wäre. Jetzt haben wir Hunger. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es einem jeden von uns durchs Herz geht, wenn ein Flugzeug, die gute Ju, startet und in Richtung Heimat davonfliegt. Wenn sie kommt, brüllt alles vor Freude. Wenn sie wegfliegt, möchte jeder mit. Heute kam schon der Befehl durch, dass wir auf dem Luftwege zusätzlich mit Verpflegung versorgt werden. Du siehst also, für alles ist gesorgt. Diese Tage haben wir das erste Mal Pferdefleisch bekommen, was mir fabelhaft geschmeckt hat. Max Breuer, Kanonier. Die Transportflugzeuge können bald nur noch nachts kommen. Die Rationen werden kleiner. Verendete oder notgeschlachtete Pferde werden zum wichtigsten Bestandteil der Verpflegung. Der gefreite Paul Stöhr schreibt wenige Wochen, bevor sich seine Spur verliert, an seine Angehörigen. Das Kohldampfschieben haben wir schon oft kennengelernt, aber so weit waren wir noch nicht, dass wir uns freuen, wenn es abends Pferdegulasch gibt. Ich hätte nie geglaubt, dass Gaul so gut schmeckt. Hunger tut weh. Letztes Jahr lachten wir über die Russen, wenn sie über ihre Gäule herfielen. Heute lassen wir den Russen nichts mehr übrig. Doch Göring behauptet, der deutsche Soldat hat alles, was er braucht. Man will ja nicht schimpfen, aber zu viel ist zu viel. Heute habe ich den ganzen Tag an einem Tätigkeitsbericht gearbeitet, der die letzten Monate umfasst, Oktober bis Dezember, und die Abwärtsentwicklung unserer Pferdewirtschaft hier begründet. Eine traurige Aufstellung. Vor 3 Monaten hatten wir noch 7.380 Pferde. Jetzt sind sie bis auf etwa 100 alle tot. Der Tierarzt Dr. Franz Schmidt am 5. Januar. Seine Tätigkeit als Veterinär ist beendet. Er wird in den kommenden Tagen in die Kampfverbände versetzt. Ende Januar kommt er zu Tode. Der Hunger zehrt an den Nerven und für ihren Sold können sich die Soldaten nichts kaufen. Der Obergefreite Erwin Kuhl, kurz bevor er vermisst gemeldet wird. Habe heute wieder 100 Reichsmark weggeschickt. Das soll mein Weihnachtsgeschenk für dich sein. Etwas anderes kann ich euch nicht zukommen lassen, weil wir nichts haben. Du wirst das Geld für die Kinder und dich auch gebrauchen können. Geld ist das Einzige, was wir im Überfluss haben. Und das aus dem einfachen Grund, weil wir für unser Geld nichts kaufen können. Wenn wir noch lange in Russland sind, kann ich dir noch viel Geld schicken. Dafür wird die Wunschliste, die die Soldaten an ihre Familien richten, immer länger. Der Soldat Willi Werner. Er ist Wochen später ebenfalls verschollen. Liebe Eltern, wieder einmal empfangt ihr einen Brief voller Bitten und Wünsche. Ich weiß, ich falle euch hiermit nur zur Last. Nehmt es mir bitte nicht krumm. Im Laufe der Zeit stellt man fest, dass einem dies oder jenes fehlt. Darum bitte ich euch, sendet mir folgende Sachen. Strümpfe, Zigaretten, Notizbuch 1943, Fußlappen, Streichhölzer, Rasierklingen, Fingerhandschuhe, Schuhcreme, Salz, Pfeffer, wenn es geht, so auch ein Feuerzeug und Süßstoff. So, liebe Eltern, nur wenn es euch keine allzu große Mühe macht, sendet mir diese Sachen. Eines fehlt mir, eine Nachricht von euch. Die permanente Unterernährung macht den Soldaten gesundheitlich zu schaffen. Heinz Risse, Gefreiter. Auch seine Spur verliert sich in Stalingrad. Die Dosen mit Fleisch, welche ich dir schickte, kannst du mit ruhigem Gewissen verzehren. Denn was nützen mir diese Dosen, da ich doch kein Brot habe und mein Magen in einer so schlechten Verfassung ist, dass ich das Fleischfett nicht vertragen kann? Mir ist es dauernd schwindelig im Kopf, vor Kohldampf. Den Luxus morgens zu frühstücken kann man sich schon gar nicht mehr erlauben. Mittags bekommen wir ein Kochgeschirr Suppe. Und abends verpinselt man sein Achtelbrot. Da wir für 4 Tage ein halbes Brot empfangen, ist es meistens so, dass man der Versuchung nicht widerstehen kann und das Brot in den ersten beiden Tagen schon weg ist. Der Kanonier Max Breuer wenige Tage vor dem Jahreswechsel in einem Brief an seine Angehörigen. Er wird die Gefangenschaft nicht überleben. Der Hauptmann Friedrich Waldhausen beschreibt, wie sich der Verpflegungsmangel auf seine psychische Verfassung auswirkt. Ich bin zurzeit nicht in bester Verfassung. Der Mensch ist doch ein erbärmliches und kümmerliches Wesen. Jahrzehntelang geht es ihm gut, da ist er oben auf. Und wirklich mal der Brotkorb höher gehängt, schon ist er nicht mehr fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Alles Denken und Trachten und Wünschen und Hoffen dreht sich ums Essen. Ich schäme mich vor mir selber. Heute habe ich die ersten Kartoffeln seit 7 Monaten gegessen. Ich habe sie mit Schale gefressen. Die Sehnsucht war groß. Hoffentlich bekomme ich mal Urlaub, damit ich mich erholen könnte. Ich bin fertig. Der Soldat Hermann May. Er wird später ebenso vermisst wie Kurt Haas, der wenige Tage vorher an seinen Vater schreibt. So ein Elend, wie es sich hier bietet, das kann sich niemand vorstellen, der es nicht gesehen hat. Es ist so hart, wenn Kameraden, die verwundet sind, um ein Stück Brot betteln und das Letzte dafür hergeben wollen. Und es kann ihnen niemand eins geben. Es ist dann schließlich so, dass im Januar offiziell auch verpflegt werden, die noch sich zur kämpfenden Truppe zählen können. Also Verwundete und andere, die nicht mehr zur kämpfenden Gruppe gehören, bekommen offiziell schon keine Rationen mehr, sodass also das Ende dann ab Anfang Januar eigentlich jedem Soldaten klar ist und es häufen sich dann auch ab Mitte Januar oder auch ab Anfang Januar bereits Abschiedsbriefe, die die Soldaten nach Hause schicken. Die Versorgung ist dann so katastrophal, dass es auch keinerlei medizinische Versorgung mehr gibt und dass nicht nur die Pferde hier geschlachtet werden. Es gibt auch einen Brief genau von dem Briefeschreiber, von dem dieser Brief her schreibt, der schreibt am 4. Januar nach Hause, dass sie sich wundern, dass seit gestern ihr Kompaniehund nicht mehr da ist, also offensichtlich auch geschlachtet worden ist. Und ein Tabuthema übrigens bis heute, was die Schlacht um Stalingrad betrifft, ist die Frage, ob es im Kessel auch Kannibalismus gegeben hat. Diese katastrophale Situation macht sich besonders deutlich natürlich bemerkbar in den Lazaretten, die es auch in Stalingrader Kessel gibt. Wir müssen übrigens auch unsere Vorstellung, die meisten Leute, wenn sie vom Stalingrader Kessel sprechen oder wenn man sich das vorstellt, denkt man, das ist sozusagen das Stadtgebiet, wo die Deutschen dann zusammengedrückt worden sind. Der Stalingrader Kessel war ein Gebiet, was so groß ist wie die heutigen Bundesländer Berlin und Hamburg zusammengenommen gewesen ist. Es war also nicht nur die ungefähr 40 Kilometer lange Stadt entlang der Wolga, sondern es waren auch viele Dörfer, kleinere Ortschaften, Steppengelände, Flugplätze. Es war ein ziemlich großes Gebiet und es war auch schon sehr wichtig, wo man im Einzelnen dort gewesen ist. Einer, der die ganze Schlacht miterlebt hat und der sie auch überlebt hat, ist Dr. Horst Rocholl. Er gehört zu den wenigen Überlebenden, denn von den 100.000 in Gefangenschaft gegangenen deutschen Wehrmachtsangehörigen sind ja nur 6.000 ungefähr nach dem Krieg wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die meisten sind bei Krankheitsepidemien unmittelbar nach der Kriegsgefangenschaft, also nach der Gefangennahme dann gestorben. Ich habe Rocholl noch kennengelernt, weil ja oftmals auch gesagt wurde, die sind dann nicht ausreichend in der Gefangenschaft versorgt worden. Das ist zum einen natürlich in dem Sinne richtig, dass die Sowjetunion selbst über kaum Ressourcen verfügte, ihre eigene Bevölkerung zu ernähren, woran ja übrigens die deutsche Wehrmacht ja nicht ganz unschuldig war. Was aber auch daran liegt, dass die Soldaten über Monate oder über Wochen schon unterernährt waren, auch schon Krankheiten hatten. Rocholl hat mir selbst beschrieben, dass er zum Schluss ein Lazarett in einer Industrieruine hatte, am Stadtrand von Stalingrad mit ca. 800 Verwundeten, die aber auch nicht mehr transportfähig waren. Und als dann Ende Januar nachdem die 6. Armee zusammengebrochen war, weil sie hat ja nie offiziell kapituliert, das hat ja Paulus abgelehnt. Ihr Paulus ist in Kriegsgefangenschaft gegangen und hat eine Kapitulation abgelehnt, also auch noch nachdem er bereits in Kriegsgefangenschaft war. Aber es war dann klar, die 6. Armee sozusagen stellt die Kämpfe ein. Er sagte, dann kam ein sowjetischer Offizier in seinen Keller runter und er wollte ihm das Lazarett übergeben und der sah nur sozusagen diese, ja, Wesen, die dann quasi gar nicht mehr wirklich am Leben war und winkte bloß ab und ging weiter. Und davon, sagte auch Rochel, hat niemand dann die nächsten Stunden überlebt, weil die sich auch schon gar nicht erheben konnten. Selbst er ist irgendwann zusammengebrochen und nur durch die Hilfe von zwei Freunden, die ihn praktisch untergehakt hatten und in die Gefangenschaft geschleppt haben, quasi hat er dann die ersten Wochen überlebt. Ich möchte Ihnen dann noch mal seinen letzten Brief schreiben. Man muss dazu sagen, dass Horst Rochel, der die ganze Schlacht um Stalingrad miterlebt hat, ein interessanter Zeitzeuge ist. Er ist ein Arzt, ich habe auch mein Buch über ihn so genannt, ein Arzt in Stalingrad, bewusst Bezug nehmend auf den unsäglichen Roman von Konsalik, Der Arzt von Stalingrad, weil es in dem Sinne sozusagen für mich ein Gegenbuch dazu gewesen ist. Übrigens kannte Herr Rochel die Romanvorlage von Kosaliks Roman, den Herrn Dr. Ottmar Kohler, auch persönlich, und die kannten sich auch in der Kriegsgefangenschaft noch und sind übrigens auch mit dem gleichen Zug aus Moskau aus der Kriegsgefangenschaft nach Deutschland gekommen. Horst Rochel, obwohl aus Kassel stammt, steigt in Frankfurt an der Oder aus und wählt seinen Wohnsitz in der DDR, und Ottmar Kohler, also die Romanvorlage für Kosaliks Roman, fährt ins Lager Friedland weiter und wird dort von Konrad Adenauer begrüßt, und die Biografie der beiden, die über die Schlacht um Stalingrad, die Kessel und die Kriegsgefangenschaft die gleichen Erfahrungen gemacht haben, sind in der Nachkriegszeit diametral verschieden. Rochel, wie gesagt, holt seine Familie aus Westdeutschland in die DDR. Ottmar Kohler bleibt ein extrem, um es mal freundlich zu sagen, Deutschnationaler, der dagegen protestiert, dass sowjetische Fußballmannschaften oder die Eishockeymannschaften in Köln spielen dürfen in den 50er Jahren. Das findet er unerträglich und erhält auch das Bundesverdienstkreuz. Auch Horst Rochel wird hier Kreisarzt, kriegt den Vaterländischen Verdienstorden. Es ist also wirklich erstaunlich, wie sozusagen gleich, aber sozusagen in den beiden verschiedenen, in den beiden deutschen Staaten, diese beiden Ärzte ihre Position finden. Obwohl auch Horst Rochel am Anfang durchaus mit dem Nationalsozialismus sympathisiert hat, ist er ein Beispiel davon, von einer wirklich überzeugenden und tiefgreifenden Wandlung, die in der Kriegsgefangenschaft, in den Lagern bei vielen eingesetzt hat. Und ich lese Ihnen noch mal den Brief vor, seinen letzten Abschiedsbrief aus Stalingrad. Meine ganz doll geliebte Gies, Rittmeister von Meyer, der diesen Brief mitnimmt, ist ein ganz prächtiger Mann. Er hat gegen seine Versetzung und seinen Abflug gewaltig protestiert. Ich habe ihn in den Tagen engster Zusammenarbeit hier sehr schätzen gelernt. Hart gegen sich und andere ist er der zurzeit beste Offizier des Regiments. Regiment kann man es nicht mehr nennen. Und wie stolz war unser Haufe, als wir in den Kampf zogen. Es tut mir so leid für dich, dass du nun solche Sorgen hast. Sei dir darüber klar, dass kein Opfer umsonst ist, dass alles, was uns das Schicksal auferlegt, eben sein muss. Mich kann nichts mehr erschüttern, außer dem unsagbaren Leid anderer Menschen, das ich gerade in diesen Tagen mit ansehen muss. Wenn der Letzte von ihnen abflöge, könnte ich neidlos der letzten Ju nachsehen und aufs Tiefste befriedigt sterben. Das Wetter ist trüber geworden. Hoffentlich landen dann viele Maschinen hier, damit Verwundete wegkommen. Brot habe ich seit 7 Tagen nicht mehr gegessen, dafür 2-mal Suppe am Tag. Ich habe etwas Nudeln, mit denen ich mir immer mal was kochen kann, denn ich muss bei Kräften bleiben, weil ich Tag und Nacht immer arbeiten muss. Einen ganz lieben langen Kuss, dem hoffentlich noch viele folgen werden, dein Paps. Der Brief ist vom 23. Januar 1943, also wirklich eine Woche vor Ende des Kessels noch herausgekommen. Und wie er sich dann auch geändert hat, merken wir anhand seiner ersten Postkarte aus der Kriegsgefangenschaft, die aber immerhin erst von 1946 ist. Also die Familie war mehrere Jahre im Ungewissen, ob er vermisst ist oder ob er tot ist. Also erst 1946 kann er sich wieder melden. Und da schreibt er dann, geliebte Gies, hätte ich doch schon in Stalingrad geahnt, wie menschlich und anständig wir hier behandelt würden, dann hätte ich dir nicht am Schluss so verrückte, verzweifelte Briefe geschrieben. Ich habe mir, ich habe, Immer wieder habe ich mir Vorwürfe darüber gemacht, dass ich dir so unnütz Kummer bereitet habe. Ja, damit möchte ich dann erst einmal meinen Vortrag hier beenden.